Erste Elisa kündigte an, dass man das Wort des Herrn hören solle, denn morgen um diese Zeit würden Mehl und Gerste am Stadttor von Samaria wieder sehr günstig verkauft werden. Zweiter, ein Offizier des Königs zweifelte jedoch daran und fragte spöttisch, ob Gott etwa Fenster im Himmel öffnen wolle, worauf Elisa antwortete, dass der Offizier es zwar sehen, aber nicht davon essen werde. Dritter, vor dem Stadttor saßen vier Männer, die an Aussatz litten und sich fragten, warum sie hier untätig warten sollten, bis sie schließlich sterben würden. Vierter, sie überlegten, dass sie in der Stadt wegen der Hungersnot sterben würden und hier draußen ebenfalls, weshalb sie beschlossen, zum Lager der Aramäer überzulaufen. Fünfter, in der Abenddämmerung machten sie sich auf den Weg zum Lager der Aramäer, doch als sie dort ankamen, stellten sie fest, dass kein einziger Mensch mehr da war. Sechster, der Herr hatte nämlich dafür gesorgt, dass die Aramäer das Geräusch von vielen Wagen und Pferden hörten, so dass sie glaubten, der König von Israel hätte fremde Könige zur Hilfe gerufen. Siebter, aus Angst um ihr Leben waren sie in der Dämmerung geflohen und hatten ihre Zelte, Pferde und Esel einfach zurückgelassen, ohne etwas mitzunehmen. Achter, als die vier Männer das Lager erreichten, gingen sie in die Zelte, um zu essen und zu trinken, und sie versteckten wertvolle Dinge wie Silber, Gold und Kleidung, die sie dort fanden. Neunter, dann sagten sie zueinander, dass ihr Verhalten nicht richtig sei, weil sie diese gute Nachricht für sich behielten, anstatt sie sofort dem Königspalast zu melden. Zehnter, sie gingen zurück zum Stadttor und riefen den Wächtern zu, dass sie im Lager der Aramäer niemanden gefunden hätten, außer angebundenen Tieren und verlassenen Zelten. Elfter, die Torwächter gaben die Nachricht sofort weiter, bis sie schließlich im Palast des Königs ankam, damit dieser informiert wurde. Zwölfter, der König stand mitten in der Nacht auf und vermutete eine Falle, da er glaubte, die Aramäer hätten sich nur versteckt, um die Israeliten außerhalb der Stadt gefangen zu nehmen. Dreizehnter, einer seiner Diener schlug jedoch vor, einige der wenigen verbliebenen Pferde auszusenden, um die Lage zu prüfen, da sie ohnehin nichts mehr zu verlieren hätten. Vierzehnter, daraufhin schickte der König zwei Wagen mit Pferden los und befahl den Männern, dem Heer der Aramäer zu folgen und genau nachzusehen. Fünfzehnter, die Boten folgten der Spur bis zum Jordan und sahen, dass der Weg voller Kleidung und Waffen lag, welche die Aramäer auf ihrer schnellen Flucht weggeworfen hatten. Sechzehnter, als das Volk davon hörte, stürmten die Menschen hinaus und plünderten das Lager, so dass Mehl und Gerste so billig wurden, wie der Herr es durch Elisa versprochen hatte. Siebzehnter, der König setzte den Offizier, der an dem Wunder gezweifelt hatte, als Aufseher am Stadttor ein, doch die Menschenmenge zertrat ihn dort, so dass er starb. Achtzehnter, dies geschah genauso, wie der Mann Gottes es dem König angekündigt hatte, als er sagte, dass Getreide am nächsten Tag wieder preiswert sein würde. Neunzehnter, der Offizier hatte damals spöttisch gefragt, ob Gott Fenster im Himmel machen würde, worauf Elisa ihm geantwortet hatte, dass er es sehen, aber nicht davon essen werde. Zwanzigster, und genau das passierte ihm, weil das Volk ihn im Stadttor überrannte und er starb, bevor er von den Lebensmitteln essen konnte.